24.03.2006. Marlene ist eine böse Fledermaus gewesen, hat die Wiesenblumen in der Ramsau sowie die Primeln, den Löwenzahn und die Leberblümchen im Wiener Prater gemacht. Ihren Mond hat sie mit ihrer Leiter raufgegeben und noch nicht runtergenommen. Gestern hat sie das Rathaus, die Oper und den Karl-Marx-Hof in Wien gebaut und heute ist sie 3 Jahre und morgen wird sie 6.